Ich schau mich um und seh nur Pikus, die im Dicken machen, reden und nix tun. Aber ihre Klänge Ärsche hergeben für Klicks, puh. Ich spuck auf euch und eure schäbigen Bitch-Moves. Ich bin back und richte diese Szene hier, klick, boom. Boss-Termination, mein Programm tötet dich. Beast-Rap, Digga, bring den Sound mit dem bösen Blick. Einer nach dem anderen tritt hervor und ich brösel dich. B zu dem O, damit du peilst, wer den König frisst. Benny Blanco, ich bin der, der am Ende fickt. Reiß alles weg, wie ein Kiddy das Geschäft. Schenke krieg Blackout, Chabba, nimm das Mic und ich schinde dich. Du auf meinem Level, tut mir leid, Junge, denke nicht. Ich bring einen Brecher, der dein Leben zerfickt, Digga. Dein Sound klingt lächerlich, ist gegen mich nichts. Es ballert wie eine Winchester auf dein Schädel und trifft die kleinen Kinder, bringt besser rein, Nebel in Sicht. Was los, Ricks? Anybody wanna test? AZ, AD, in the rap game, T-Ricks. Anybody wanna test? AZ, AD, no one can stop. T-Rex. Anybody wanna test? AZ, AD, the best in that rap game. Fit boy, my boy, live boy, die boy, soldier. Come on, no one can stop me. Bin die Eins und sehe neben mir keinen. Sieh, dieses Beast schreitet wieder aus dem Nebel und rein. Du bist zum Beat kicken, nein, Digga, ich trete ihn ein. Ich höre von vielen Bossen, aber ich kenn lediglich einen. Komm mit den Dingen, die euch aus den Träumen herausholen. Ich lade ein paar Lines und ich brühe euch Lauchstroh. Fick nicht nur dich, deine Freunde genauso. Und zwar easy, muss nicht mal zum Äußersten ausholen. Es ist meine Arena, jeder, der sie betritt, stehe. Du Pico gehst drauf, guck, ich zerberste dein Shit hier. Der Typ, von dem dein Leben mit nem Fersi zerfickt wird, ist AZ, AD, ich werd's dir diktieren. Das ist der Typ, aus dessen Scheiß sie entsprungen sind. Ist immer noch der Typ, der sie mit Zellen jetzt umbringt. Der Typ zeigt euch, wie ein Großmeister der Kunst klingt. Und ihr seid die Typen, die dann leider gebumst sind. Was los, Ricks? Anybody wanna test? AZ, AD, in the rap game, T-Ricks. Anybody wanna test? AZ, AD, no one can stop me, T-Ricks. Anybody wanna test? AZ, AD, the best in that rap game. Fit boy, my boy, live boy, die boy, soldier. No one can stop me. Cutthroat with that street mentality. Concrete, that's my reality, T-Ricks.